reinreden da, weil es unser eigener Sender ist. Man kann auch in die Musik reinreden, das ist super, das finde ich toll. Es gibt keiner krumm. Deswegen, ich kann moderieren, wie ich will. Es ist keiner krumm dabei. Aber egal, wir sind soweit angekommen hier. Ja, die Musik kennt ihr alle schon. Ich sag mal hallo und herzlich willkommen beim Nerdforen, Ausgabe Nummer 83 am 29. Juli 2014. Ich bin Pascal Kuschelkin und heute habe ich mit dabei Thomas Skandales, Pressesprecher des Integrationsrates der Stadt Langenfeld, Rheinland. Hallo Pascal, freut mich hier zu sein. Grüß dich, Mensch. Das passt ja auf keine Postkarte, auf keine Visitenkarte, dieser Titel. Ich habe mir mal überlegt, ja, für euch mal wieder ein paar Themen, die mal außerhalb der Technik so ein bisschen euch zum Denken anregen. Da dachte ich mir, den Thomas kenne ich aus Facebook und aus Langenfeld hier. Da dachte ich mir, das ist doch was für euch. Ich möchte gerne mal wissen, was ist ein Integrationsrat? Da möchte ich mich gerne mit dir unterhalten. Das hört sich ja sehr, ja, wie hört sich das an, Integrationsrat? Das hört sich schlimm. So an. Schlimm, ne? Schlimm. Ist ein schlimmer Name, ne? Obwohl, so schlimm ist das gar nicht, so ein Integrationsrat. Was ist ein Integrationsrat? Kannst du das kurz erklären, was es genau ist? Ja, der Integrationsrat soll halt ein Bindeglied darstellen zwischen der Politik und den Menschen in unserer Stadt, allen Menschen, nicht nur den Ausländern, und soll halt helfen, dass man da gleiche Verhältnisse für alle schafft. Okay, das heißt gleiche Verhältnisse schaffen in dem Sinne, dass man versuchen möchte als Rat, kommen wir gleich noch drauf, auf das Konstrukt zu sprechen, sich zu integrieren, wo rein zu integrieren, möchte man die Menschen, die auf euch zukommen, hier nur was reinpressen oder genau, was kann man sich vorstellen? Was macht ihr da so als Rat? Ja, genau das ist Schlimme oder empfinde ich auch bei diesem Wort Integration. Das ist ja für mich irgendwas Gezwungenes und es soll ja ein Zusammenleben sein und das Zusammenleben soll sich entwickeln. Und der Integrationsrat versucht, Bedingungen zu schaffen, was zum Beispiel auch in puncto Bildung angeht, was zum Beispiel auch die Verbesserung der Flüchtlingsunterkünfte angeht und der Beschaffenheiten da und Begebenheiten. Und da sind wir dafür da, Konzepte und Vorschläge zu erarbeiten, die wir dann entsprechend an die einzelnen Ausschüsse der Stadt weiterleiten, wie zum Beispiel den Sozialausschuss, Schulausschuss und so weiter, welche dann entsprechend besprochen und durch den Rat der Stadt gehen, um halt entschieden zu werden oder eben nicht. Das heißt, ihr seid so als Integrationsrat so in allen anderen Ausschüssen und Rats, ich sag mal, Ratssitzungen eigentlich auch mit dabei involviert und gebt einfach mal so gesagt überall euren Senf dazu. Wenn es um Schulen geht, um die Integration von ausländischen Mitbürgern und deren Kinder vielleicht sogar. Aber wichtig, du hast ja gerade eben auch gesagt, nicht nur für Ausländer seid ihr da als Integrationsrat. Genau, da hast du vollkommen recht. Wir sind für alle Bürger der Stadt Langenfeld da. Das geht so ein bisschen unter, wenn man dieses harsche Wort, finde ich, Integration hört. Also wir sind wirklich für alle da und jeder kann zu uns kommen, wenn er ein Problem hat. Und wenn wir können, mit den Mitteln der Stadt auch, werden wir helfen. Das heißt also auch so Zugezogene aus dem Ausland, Bayern zum Beispiel oder so, ne? Die, genau. Die sind ja, ne, auch Migranten eigentlich. Nein, das ist fies, nein, das ist schwer. Aber ja, auch Deutsche, die es keine Ausländer sind, die jetzt hier in Langenfeld integriert werden möchten, die können sich an den Integrationsrat wenden. Genau, okay. Ganz genau. Also mir war es persönlich auch gar nicht bekannt, wo ich mit dir das Thema auch mal versucht habe, ein bisschen reinzuarbeiten. Also der Rat laut Satzung auch kann sich mit allen Themen der Stadt befassen. Und auch mit allen Bürgern dieser Stadt natürlich. Und wir haben unser Büro donnerstags von 16 bis 18 Uhr im Rathaus. Und das wird also sehr gut frequentiert. Anfangs waren natürlich viele Flüchtlingsfamilien auch da, sind sie immer noch. Aber mittlerweile, dadurch, dass wir kontinuierlich da sind und auf sind, kommen auch viele, viele andere Nationalitäten und Bürger dieser Stadt. Wie kommt ihr so zustande als Integrationsrat? Sagt ihr, hallo, wir haben Bock, wir wollen das gerne machen? Oder werdet ihr gewählt? Oder wie kommt so ein Integrationsrat zustande? Oder wer kommt auf die Idee, sowas überhaupt bilden zu wollen? Ja, da war irgendwann, wurde hier mal, das war ja damals dieser Ausländerbeirat. Da gehörten verschiedene Parteien an, also unter anderem die Parteien der Stadt. Dann waren da Kirchenorganisationen und humanitäre Organisationen noch mit drinne. Daraus ist unter anderem damals mal das internationale Kinder- und Familienfest entstanden. Okay. Und entstanden ist das Ganze, weil man halt hergegangen ist und gesagt hat, wir haben einen gewissen Prozentzahl an Ausländern hier in Langenfeld und wenn eine gewisse Anzahl an ausländischen Mitbürgern hier ist, dann kann man, wenn genügend Stimmen dafür aufgeschrieben oder gesammelt werden, kann man halt einen Integrationsrat oder damals Ausländerrat bilden. So ist das damals entstanden und der Integrationsrat wird dann direkt vom Bürger gewählt. Ah, das heißt also, grundsätzlich muss es sowas gar nicht geben, Integrationsrat oder noch fies Ausländerrat, das ist auch ein fieses Wort, das Integrationsrat ja noch harmlos gegen. Ne? Also das heißt, man muss es gar nicht machen, das gibt es gar nicht überall. Also ich habe es ja auch mal versucht herauszufinden, wo es über Integrationsräte oder Ausländerräte geht. Das sind gar nicht so viele Städte, die das wirklich machen. Ne? Das genau. Das ist eine rein freiwillige Sache. Und wenn sich genügend Leute finden, die sagen, wir möchten das, wir müssen das gerne haben, Unterschriftenaktionen sammeln und dann vorlegen und schon muss der Rat das umsetzen. Genau, das ist quasi so eine Art Bürgerbegehren. Okay. Ja, und wenn genug Unterschriften zusammenkommen, dann können sich halt Kandidaten aufstellen. In Langenfeld haben wir mehrere Listen auch. Haben wir die deutsch-türkische Integration, die eng mit der Moschee verknüpft ist. Wir haben die internationale Liste und wir haben die soziale Liste. Und da gibt es für jede Liste bestimmte Kandidaten, die werden halt in der Reihenfolge nach aufgestellt. Und je mehr Stimmen dann bei den Kommunalwahlen die entsprechende Liste bekommt, desto mehr Leute gehen halt in den Rat. Das heißt, man ist ja noch aufgehangen an den Kommunalwahlen nachher. Wenn also Wahlen anstehen, genau. Wie bei uns letztens hier, Bürgermeister, Landrat, Gedöns und alles, dann seid ihr mit dabei. Da wurden wir mitgewählt, genau. Wer darf euch wählen oder wer darf da mitwählen? Wenn du sagst, der Integrationsrat ist ja auch für Nicht-Ausländer, dürfen dann auch andere Leute mitwählen? Es war bis letztem Jahr so, also beziehungsweise bis zur letzten Kommunalwahl so, dass wirklich nur Ausländer oder beziehungsweise Bürger mit Migrationshintergrund wählen durften und Deutsche davon ausgenommen waren. Sind sie immer noch, okay. Prinzipiell. Aber wir haben jetzt eine kleine Ausnahme, nämlich, dass alle, die dann irgendwann eingedeutscht wurden, aber auch mit Migrationshintergrund sind, die durften jetzt 2014 auch das erste Mal mitwählen. Aber die, für die ihr auch zuständig seid, also du hast gesagt, ja auch für Deutsche zuständig, die dürfen nicht wählen. Die dürfen nicht wählen, genau. Okay. Hat das einen Grund? Oder ist das sinnvoll, aus deiner Sicht, persönlicher Meinung, ist das sinnvoll, dass... Oder hat das Nachteile? Sinnvoll. Ich bin hier geboren, hier aufgewachsen und darf auch nicht wählen. Also die eigentlichen Wahlen. Ist das sinnvoll? Okay. Du bist hier geboren, hier aufgewachsen. Dann liegt es wahrscheinlich an deinem Ausweis, den du bei dir trägst, weil der ein anderer Adler drauf ist vielleicht. Genau, da ist halt, ich habe die deutsche Staatsangehörigkeit nicht. Jetzt wurde ja zum Beispiel entschieden, dass Leute, die nach 1990 geboren wurden, auch automatisch die deutsche Staatsangehörigkeit erhalten. Aber Leute, die davor geboren wurden, die kriegen sie halt nicht. Da kommt man sich vor, als ob man das falsch gemacht hätte. Aber als EU-Bürger darf man ja schon bestimmte Sachen mitwählen, aber nicht alles. Ne? Ich darf die Kommunalwahl mitmachen, aber zum Beispiel die Bundestagswahl darf ich nicht mitmachen. Okay, ja, das sind so Sachen, die habe ich auch nie verstanden. Die habe ich nicht wirklich verstanden. Okay. Ich auch nicht. Aber zurück zum Integrationsrat. Was macht ihr so als Integrationsrat? Hast du ein paar so anonyme Beispiele, wo du sagen kannst, so, da kommen Leute auf uns zu mit, die haben ein Problem oder die haben eine Herausforderung, die schaffen die nicht alleine. Was gibt's da so? Mit welchen Sachen kommen die Leute dann zu euch? Ganz unterschiedliche Dinge. Also wir haben Leute, die jetzt mal erstmal bei den Flüchtlingen anzufangen, wo es um Familienzusammenführung zum Beispiel geht, wo es um gerichtliche Angelegenheiten geht, um krankheitsbedingte natürlich, wo gesundheitliche Hilfe benötigt wird, Pflege und so weiter. Wir haben Leute, die halt einfach Informationen einholen wollen, weil sie zum Beispiel auch Deutscher sind und wollen eine brasilianische Frau zum Beispiel nach Deutschland holen und heiraten. Ganz unterschiedliche Dinge. Jeder kann mit seinem Problem zu uns kommen und wir verteilen dann, entweder können wir direkt selber helfen oder verteilen halt an die einzelnen Stellen. Das heißt, wenn jemand sich jetzt einbürgern lassen möchte oder aus dem Ausland kommt und hier bei uns in Deutschland leben möchte, dann kann er zu den Integrationsrat gehen und kann sich was übersetzen lassen oder wenn er Hilfe braucht für einen Übersetzer zum Beispiel oder Hilfe bei Formularen braucht. Formulare helfen wir auch. Wir füllen vor Ort aus oder stellen auch die entsprechenden Schreiben dazu. Wobei wir natürlich keine staatlich anerkannten Übersetzer sind. Wobei die Frau Dahmen, die auch da im Integrationsrat ist, die kann das schon machen. Okay. Das macht aber nur einen Teil eurer Arbeit eigentlich nur aus. Ne? Der andere Teil ist ja, deswegen seid ihr ja auch halt als Integrationsrat ja natürlich auch in so einer Stadt verankert, ihr arbeitet dann bei Ausschüssen mit. Genau. Was gibt es da so für Themen, wo man so an Ausschüssen arbeitet? So, ich stelle mir persönlich vor, Schulen, Freizeitmöglichkeiten, religiöse Betätigungen zum Beispiel, dass man sowas versucht in Rat oder in Ausschüssen mal zu besprechen, dass man da integriert. Ist genau. Das so? Wir sind in jedem Ausschuss, ist ein Vertreter von uns da und steht dem Ausschuss beratend zur Seite. Das ist so ein kleines Manko, was mich persönlich noch ein bisschen stört, weil beratend klingt zwar ganz gut, aber wir haben keine Entscheidungsfunktion. Also kein Stimmrecht. Kein Stimmrecht. Also jedes Mal, wenn ein Entschluss gefällt wird, dann muss unsere Hand quasi unten bleiben. Das kann ein bisschen frustrierend sein. Ja. Deswegen versuchen wir halt durch verschiedene auch Aktionen auf uns aufmerksam zu machen. Und welche Themen wir in den Ausschüssen halt haben, sind ganz unterschiedlicher Natur. In den letzten Jahren haben wir uns sehr viele mit Flüchtlingen befasst. Was natürlich jetzt auch wieder ein großes Thema werden wird, dadurch, dass ja immer mehr Flüchtlinge auch kommen. Da wird auch Langfeld nicht oder vor Langfeld auch nicht Halt gemacht werden. Und da ging es vorrangig um die Unterbringungsmöglichkeiten. Es gibt da einen Shop über die Einkaufsmöglichkeiten dort, über das System, wie das gemacht wird. Da sind einige Anträge auch in den Sozialausschuss gegangen. Im Schulausschuss natürlich geht es um Betreuung. Um die Schaffung einer entsprechenden Stelle als Schulsozialhelfer zum Beispiel, dass wir das auch auf die Reihe kriegen. Leider ist das bisher noch nicht so erfolgreich passiert. Hängt das damit zusammen, dass ihr wirklich keine aktive Stimme habt und so wirklich nur, ich sag mal, einfach wirklich nur beratend zur Verfügung steht? Jein, also es ist natürlich, wie ich schon sagte, frustrierend, wenn man nicht mitstimmen darf. Das andere Problem ist, dass wir einfach auch ein bunt zusammengewürfelter Haufen sind. Ja. Und da sind halt viele, viele unterschiedliche Meinungen. Und diese erstmal unter einen Hut zu bringen, ist die eine Sache und dann den gemeinsamen Auftritt erstmal zu finden, die andere. Das ist so auch so ein bisschen das Problem. Okay, gut, ihr seid ein Rat und seid zusammengewürfelt aus allen Nationalitäten, aus allen anderen, aus allen möglichen Richtungen. Klar, da muss man sich erstmal finden. Ihr seid ja keine Partei. Ihr müsst jetzt zusammengewürfelt sein, um etwas zu machen. Was macht ihr sonst noch so für Aktivitäten? Du hast erwähnt, klar, einmal beratend. Es gibt ein Bürgerbüro, wo man sich persönlich hinwenden kann. Ihr arbeitet in Ausschüssen mit, also angefangen vom Sozialausschuss, Schulausschuss bis hin zum Bauausschuss wahrscheinlich auch noch. Was gibt es noch? Du hast eben angesprochen, so Kinderfeste oder wie heißt es hier bei uns? Das internationale Kinder- und Familienfest, genau. Okay. Das wurde irgendwann mal von dem damaligen Integrationsrat oder Ausländerbeirat, wie er ja hieß, initiiert und findet seitdem, also über 30 Jahre, schon erfolgreich statt. Und da sind wir natürlich auch vor Ort vertreten. Wir haben in den letzten Jahren verschiedene Aktionen gemacht, wie zum Beispiel das Integrationskochen beziehungsweise das Kochen der Generationen, wo wir halt mit verschiedenen unterschiedlichen Gruppierungen beziehungsweise Migranten, da haben wir gesagt, okay, jetzt wir Tochter, Sohn, Enkel, Nichte, Tante, Onkel und so weiter, die können dann zusammen kochen, das Lieblingsgericht des jeweiligen Kindes. Und das haben wir in der VHS-Küche zum Beispiel gemacht, wurde auch sehr gut angenommen und ich hoffe, dass wir das auch fortsetzen können. Wir haben zu Weihnachten eine Schmückaktion gemacht für die Flüchtlinge, wo wir halt zu Nikolaus den Weihnachtsbaum geschmückt haben und dann gab es halt am 24. beziehungsweise natürlich ein bisschen vorher Geschenke für die Kinder und wir haben das Schach der Nationen oder internationales Schachturnier quasi organisiert zusammen mit der AWO und der Schach AG des Konrad-Adenauer-Gymnasiums. Das war eine super Aktion bei der AWO, wo wir wirklich über Skype mit der ganzen Welt Schach gespielt haben, in Sibirien, in Brasilien. Also das war eine tolle Erfahrung. Ja, und da wollen wir natürlich weitermachen, damit wir noch bekannter auch werden. Also macht ihr ja richtig viel so eine Aktion. Gut, ich als Langfeld kriege natürlich auch viel davon mit. Aber ist das, führt das wirklich zu einer Verbesserung der, sagen wir wirklich mal, Integration der von, ja, anderen Europäern oder außerhalb europäischen in unsere Gesellschaft? Führt das wirklich zur Integration oder was für eine Auswirkung hat so ein Integrationsrat bei uns so von dir, vom Gefühl her? Was meinst du? Ist das besonders förderlich? Klar, das würdest du ja nicht machen wahrscheinlich, aber kann man das irgendwie messen? Kann man das dann irgendwo festmachen, dass, weil die Leute das vielleicht aufnehmen, gut finden oder? Ja, also wir können es auf jeden Fall messen, jeden Donnerstag bei unserer Sprechstunde. Wenn die letzten Jahre, wenn ich die so ein bisschen Revue passieren lasse, das Aufkommen, was jetzt jeden Donnerstag mittlerweile ist, das hat sich also verdreifacht zu dem, wo ich angefangen habe, 2009 ungefähr. Und ich denke mal, diese Aktionen haben schon beigetragen, dass man uns mehr kennt. Ja, wenn man bedenkt, dass zum Beispiel, als ich angefangen habe, wusste man, und das darf ich jetzt eigentlich nicht zu laut sagen, aber im Rathaus wusste man nicht, wo das Integrationsratbüro ist. Ja. Muss man natürlich erstmal finden, ne? Das muss man natürlich erstmal finden und man muss die Leute auch darauf hinweisen. Und mittlerweile ist das aber so, man weiß, wo man uns findet und es kommen immer mehr und das ist auch gut so. Okay. Nochmal zurück so ein bisschen auf Deutsche, für den ihr ja auch helft. Also ich habe es selber gesehen in unserer Facebook-Gruppe hier, unserer Langenfelder Facebook-Gruppe, da war auch so eine, die sich gemeldet hat, oh, ich bin gerade hingezogen aus Langenfeld, jetzt bin ich hier. So, was mache ich denn jetzt hier? So, und da hat man dir empfohlen, geh doch mal zu Integrationsrat. Genau. Da dachte ich mir, wie jetzt zu Integrationsrat? Guck, wo die herkommt. Nicht aus Bayern, aber aus einem anderen Bundesland. Aus, ich glaube, aus Kiel, glaube ich, kam die oder so. Ja. Die, was soll ich im Integrationsrat? Was machen dann so Menschen? Oder wie könnt ihr denen so wirklich helfen hier vor Ort? Diesen Menschen jetzt zum Beispiel. Mit allen Problemen, die halt jemand, der hier hinzieht, haben kann. Wo er was erledigen kann, wo er sich halt für verschiedene Dinge wenden muss und so weiter. Wir können ja Anlaufstellen für Wohnungen zum Beispiel geben. Also Kindergartenplätze. Egal, Kindergartenplätze, Schulen empfehlen. Also egal welches Thema, wir sind für den Bürger da. Mhm. Und wir heißen zwar Integrationsrat, aber genau das wollen wir ja. Wir wollen ja, dass wir alle zusammenleben. Und das sind nun mal alle. Das ist eigentlich, wir wollen alle zusammenleben, wir wollen alle auf einem richtigen Level zusammenleben und dafür ist der Integrationsrat schon ein recht gutes Bindeglied. Genau. Ja, also das Ganze macht man ja nicht nur, also ich habe sehr lange nachgesucht, wo es so Integrationsräte gibt in Deutschland, das sind ja nicht wirklich viele, aber da, vom Aufbau her, ich habe gefunden, es gibt ja so eine Landesarbeitsgemeinschaft der kommunalen Migrantenvertretung NRW, das hört sich aber auch richtig gemein an, ne? Aber da liest man ja wirklich ganz klar nur Migrantenvertretung, also diese Kurzlager NRW, das ist ja nur für Ausländer gedacht, sowas, ne? Auf Landesebene, oder? Auf Landesebene wird natürlich sehr viel nur für Migranten agiert, wobei wir da überhaupt nicht uns gezwungen sehen, dem nachzugehen, dem Beispiel. Mhm. Die Gemeindeordnung sagt ganz klar, wir sind für alle Bürger der Stadt da und das nehmen wir auch so. Okay, das heißt also, genau, das war das Thema, was ich eben weggeworfen habe. Die Gemeindeordnung ist eigentlich das, worauf sich der Integrationsrat eigentlich beruft, worauf er aufgebaut ist. Ganz genau. Das macht die Gemeindeordnung fest bei uns auf jeden Fall. Ja. Okay. Und wie groß ist so ein Integrationsrat? Wie viel gibt es da überhaupt bei uns hier? Also momentan besteht der Rat aus 18 Mitgliedern. Davon sind halt die Vertreter aus den Listen. Momentan 18, drei, ja. Genau, drei aus der DTI, aus der deutsch-türkischen Integration, sind 7 aus der internationalen Liste als stärkste Liste gewählt worden und 3 von der sozialen Liste. Und den Rest stellen halt Ratsherren dar. Von jeder Partei ist dann auch jemand bei uns im Integrationsrat beisitzt. Ah, okay, das heißt, die Parteien möchten sich auch da einbringen, müssen sich einbringen und haben auch ein dafür Abgeordnet, der da auch immer Integrationsrat auch mitarbeitet. Genau, okay. Ein Vertreter ist da und ist ja natürlich auch die beste Bindestelle oder Schnittstelle auch, weil die haben halt montags dann ihre Fraktionssitzung und können natürlich über unsere Fortschritte berichten. Okay. Werdet ihr ernst genommen, so als Integrationsrat, auch wenn ihr keine Stimme habt, weil ihr ja nur beratend, ne, in Anführungsstrichen, tätig seid. Wie ernst wird man da überhaupt genommen, so vom Gefühl her? Ja, vom Gefühl her ist das schon manchmal wie Don Quixote, ne? Und aber das muss man, anders geht es halt gar nicht, als Herausforderung sehen. Man muss das als Herausforderung sehen, durch Aktionen weiter auf sich aufmerksam zu machen, die Menschen mit ins Boot zu holen, dass man sagt, okay, wir sind da, wir machen was, hört uns an und versucht das auch mit uns umzusetzen. Okay. Ja. Hättest du den Integrationsrat mal gebraucht für dich persönlich selber? Nein, eigentlich nicht. Wie ich anfangs sagte, Integration ist für mich ein furchtbares Wort. Ich bin hier geboren, ich bin hier aufgewachsen, ich heiße Thomas. Wenn ich meinen Nachnamen nicht sage, dann merkt keiner, dass ich irgendwie kein Deutscher bin. Und wir haben uns auf dem Bolzplatz, haben wir Fußball gespielt, zwischendurch haben wir uns geprügelt. Ja, dann haben die alle an der Seite Platz genommen und zugeschaut und dann haben wir halt weiter Fußball gespielt. Und das war unser Zusammenleben. Und ich hatte nie irgendwie ein Problem oder sowas damit gehabt. Aber es gibt halt viele Menschen, die nicht Grieche oder Italiener oder Spanier oder Franzosen sind, die halt aufgrund der Tatsache schon, dass wir religiöse Feste zusammen verbinden und diese Feste halt zusammen verbinden, keine großen religiösen Unterschiede haben. Vielleicht kommen wir auch irgendwann so hin, dass andere zwar diese Feste nicht feiern, aber genauso gut mit uns zusammenleben können. Obwohl es ja meiner Meinung nach auch schon sehr weit ist bei uns eigentlich hier. Ich bin selber ja auch so aufgewachsen. Ich bin mit Türken, Italienern, Spaniern in einer Grundschulklasse sind wir groß geworden. Wir haben alle Feste zusammen gefeiert. Ich bin so groß geworden, ohne Grenzen, sage ich jetzt mal, ohne Sprachbarrieren. Ja. Und ich hatte persönlich kein Problem mit ich sage jetzt mal nicht Deutschen. Ausländer ist für mich so ein fieses Wort. Für mich gibt's das nicht. Das ist jeder ist irgendwo Ausländer, deswegen bin ich auch Ausländer. Ja. Aber weiß ich nicht. Also ich finde das ziemlich gut hier. Und würde das vielleicht sogar auf die offene Arbeit des Integrationsrates vielleicht auch drauf zurückführen, wenn man sagt, ja, macht so viel Aktion hier mit, sei es von Schachturnier über Kinder und Familienfeste. Integration, wie auch schon viele gesagt haben, darf ja, oder dieses Zusammenleben, diese Arbeit, die wir machen, darf ja keine Einbahnstraße sein. Und das heißt, wenn wir diese Aktion machen, dann hoffen wir uns natürlich auch von den entsprechenden Gruppierungen, dass sie selber sich mehr öffnen und auch mehr auch auf die Deutschen zum Beispiel zugehen. Das ist mitunter sehr schwierig. Und diese Aktionen sollen das natürlich auch helfen, dass beide Seiten ihre Berührungsängste verlieren und beide Seiten aufeinander zugehen. Habt ihr auch so Kontakt zu anderen Integrationsräten oder Ausländerräten, um euch so ein bisschen abzugleichen? So, was macht ihr? Was habt ihr für Erfahrung? Gibt es da so einen Abgleich? Wir gucken schon mal hier und da in die Arbeit anderer Integrationsräte natürlich rein. Aber so eine Kooperation an sich gibt es eigentlich eher nicht. Es gibt ja die Lager NRW, wie du gerade schon gesagt hast. Die hat halt diese Dachorganisation. Und es gibt auch Treffen dieser Lager, wo auch ein Vertreter von uns hingeht und die neuesten Entwicklungen natürlich dann bei uns in den Rat mitbringt, die wir in unsere Überlegungen und Diskussionen natürlich mit reinnehmen. Weil was mir so besonders aufgefallen ist, ich wollte mich informieren über Integrationsrat. Was ist das Ganze? Ich gehe ins Internet, gehe in Google und gebe Integrationsrat ein. Die ersten 5 Treffer sind Stadt Langenfeld und danach Stadt Köln. Und danach wird's dünn, ne? Der Leverkusen hat auch noch einen. Essen, aber so, also die ersten 5 Treffer sind Stadt Langenfeld. Ich habe keine Cookies drauf. Stadt Langenfeld. Sofort Langenfeld Integrationsrat. Also ist schon so ein bisschen. Ist das ein Vorzeigeding, was wir hier so haben? Oder weißt du von anderen Städten, die auch so aufgestellt sind? Also ich versuche natürlich die Presse zu bombardieren, wenn ich was habe. Und zum Glück muss ich sagen, also das meiste wird auch genommen, wenn wir was zu berichten haben. Und dementsprechend wirst du einiges da an Links finden, was wir da halt an Arbeit beziehungsweise an Vorstellungen gemacht haben. Und natürlich ist das auch so ein bisschen unsere Arbeit, dass wir jetzt an Google oder in Google an Platz 1 sogar. Echt? Ja, also die ersten 4 sind Langenfeld, da kommt Köln, danach kommt der 4 Langenfeld, Lokalkompass. Lokalkompass, ja, ne, mit Langenfelder Integrationsrat im Bereich Politik. Okay. Da schreibst du ja selber auch als Lokalreporter hier. Also klar, Pressesprecher muss man natürlich ein bisschen Arbeit machen, aber ist schon, also mir ist es persönlich aufgefallen, dass ich fast nur Langenfeld als Ergebnis sehe, Integrationsrat. Kann am Namen liegen. Andere heißen Ausländerbeirat, Ausländerrat, Migrantenvertretungen aus Integrationsrat, finde ich, so schlimm das Wort eigentlich ist, noch das harmlose Wort als Ausländerbeirat. Ja. Das ist schon hart. Okay. Interessant. ja, vielleicht ein Stück weit unsere Aktionen, die dazu beigetragen haben. Richtig. Ja. Je mehr man macht, umso mehr wird man wahrgenommen. Und ich finde es schon wichtig, so ein, egal wie man es eigentlich nennt, dass man diese Arbeit auf jeden Fall macht. Wenn es bei uns Integrationsrat heißt es jetzt halt leider so. Ich finde die Arbeit interessant, die man da macht. Und das wollte ich einfach nur nochmal hören von dir, so was ihr so macht. Lass uns kurz, was haben wir besprochen? So, was macht ihr als Integrationsrat? Wie ist der aufgebaut? Ja, wie ist der aufgebaut? Ihr habt einen Vorsitzenden, ihr habt einen Stellvertretenden, dann Mitglieder und dann die Ratsvertreter. Genau. Genau. Schriftführer, das Übliche, was man so als Rat so alles hat, ja, die gestellt werden. Das wird von der Geschäftsführung übernommen. Das hat das Referat Soziales und Ordnung. Ah. Und da wird Schriftführer und Geschäftsführer von gestellt, sag ich mal. Okay. Genau. Aufbau, wie werdet ihr gewählt, haben wir soweit und was macht ihr und was kann man den empfehlen, die jetzt hier zuhören, weil die Zuhörer kommen ja jetzt nicht nur aus Langenfeld, die Zuhörer kommen ja eigentlich aus ganz Deutschland, die meisten, weil deutsche Sprache hier Podcast. Wenn einer meint, oh, das finde ich aber toll, die Idee, das möchte ich gerne bei uns auch machen, und wenn man jetzt zur Stadt geht und sagt, man findet keinen, was kann man machen? Also wenn es wirklich Probleme auch gibt, die man anpacken möchte, dann ist der Weg eigentlich einfach. Man kann zur Stadt gehen, die natürlich fragen. Die wird hoffentlich natürlich auch unterstützen und helfen. Man kann eine Unterschriftenaktion durchführen und je nach nicht deutscher Bürger in der Stadt braucht man eine entsprechende Anzahl von Unterschriften. Da kann man sich auch im Internet erkundigen, wie viel das sein müssen. Und man kann hergehen und dann einen Integrationsrat oder wie auch immer man den nennen mag, gründen und die Probleme, die dann in der Stadt sind, angehen. Und man sollte wirklich offen und ohne Berührungsängste rangehen. Klar, wir leben alle mit grundtief anerzogenen Vorurteilen. Aber wenn man ein bisschen so sich mit dem Fremden, mit dem anderen ein bisschen beschäftigt hat, wird man ganz schnell merken, das sind alle Menschen und wir fühlen gleich, wir bluten gleich, sage ich jetzt mal, da gibt's keine Unterschiede. Und wenn man diese Barriere im Kopf überwunden hat, dann ist das alles kein Problem. Meinst du, ist es förderlich, dass es mehr Integrationsräte gibt oder wäre das ein Zeichen für die schlechte persönliche Integration der Bürger, weil die Hilfe benötigen, um ausländische Mitbürger zu integrieren? Also im Prinzip, wie du schon sagtest, wir sind aufgewachsen und kennen sowas nicht. So, dann hat man hergegangen, damals, wo meine Eltern auch hier im Zuge der Einwanderung gekommen sind, der Gastarbeiter, hat man gesagt, okay, die stehen jetzt 3 Jahre irgendwo am Schalter und drücken einen Knopf und dann gehen die wieder. Ist ja nicht passiert. Und was man halt in 50 Jahren versäumt hat, hat man dann versucht man mit der Brechstange so ein bisschen aufzumachen. Das geht einfach nicht. Das braucht Zeit und das geht einfach nicht so schnell. Da muss man halt arbeiten, immer wieder mit kleinen Aktionen und früher oder später wird man sehen, die Leute öffnen sich auch und kommen auf einen zu. Das heißt, schon eine sinnvolle Einrichtung und setzt die Arbeit von anderen Vereinen, die es vielleicht bis jetzt schon gemacht haben, nicht zurück, sondern es ist eine sinnvolle Ergänzung in Städten mit Ausländeranteil. Genau. Wir arbeiten, wie ich schon sagte, mit der AWO zum Beispiel zusammen. Wir wollen natürlich noch mehr ins Boot holen, die Caritas sowieso. Und je mehr Organisationen da bei sind, desto mehr können wir erreichen. Super. Hört sich gut an. Ich hoffe. Ich danke dir, Thomas, für das offene, ehrliche Gespräch. Ich danke, dass ich hier sein durfte. Das war Nerdfunk Nummer 83 zum Thema Integrationsrat, heute zum 29. Juli 2014. Ich bin Pascal Kuschelke und mein Gast war heute Thomas Gonzales. Danke, bis zum nächsten Mal.